Zeit ist vorbei, er ist ein Reuter. Seine Zeit ist vorbei, Sir Lancelot. Und er erkennt, er ist ein Ritter. Doch seine Zeit ist vorbei. Schwerter, spritzendes Blut.